Deutschlandfunk Kultur. Kriminalhörspiel. Herzlich willkommen zum Kriminalhörspiel. Heute mit einer Krimikomödie von Oliver Bukowski. Der 1961 in Cottbus geborene Dramatiker hat seit den 90er Jahren eine Vielzahl von Kriminalstücken für das Deutschlandradio geschrieben. So entstanden zum Beispiel die Reihe um das deutsch-deutsche Ermittlerduo Serjoscha und Schulz sowie mehrere Krimis zu dem degradierten Hauptkommissar Jörgensen, Spitzname Snaps. Unser heutiger Krimi ist ein frühes Werk von Bukowski. Balkes letzte Liebe erzählt von einem ebenso hoffnungslosen wie sympathischen Kidnapper, der alles versucht, um seine hinter Gittern sitzende Geliebte zu befreien. Die Regie führte, wie auch bei Monis Männer, dem ersten Bukowski-Krimi für das Deutschlandradio, der 2001 verstorbene Regisseur Joachim Staretz. Oliver Bukowski, Balkes letzte Liebe. Balke und Frau Dr. Nelken in einem fahrenden Auto. Sie liegt gefesselt unter einer Decke. Aber das ist doch sinnlos. Sinn? Mal eine Frage. Haben Sie sich vorstellen können, dass jemand mal den Spieß umdreht? Ich meine, Sie verknacken da täglich einen Haufen Leute. Ich verstehe nicht. Bodyguards, schussige Wagen und so. Jesus. Ich hätte nicht gedacht, wie simpel sich so eine Richterin greifen lässt. Könnte man Ihnen direkt ein Knöllchen in den Ausschnitt stecken? Wie heißt es? Gegen unbefugte Benutzung unzureichend gesichert. Das muss man sich mal vorstellen. Die Klaune hochehrwürden beim Brötchen holen. Croissants. Gesundheit. Wer sind Sie? Ich, Hochwürden. Ich stelle hier die Fragen. Hören Sie, Sie haben wahrscheinlich falsche Vorstellungen, was ich so verdiene. Ich bin Richterin, kein Anwalt. Mit Buschzulage. Zudem gilt es, sich zu vergegenwärtigen, dass erstens, na euer Ehrwürden, was belieben wir denn heute unter erstens zu vergegenwärtigen? Oh, ist das scheiße, wie kann man nur so verdreht quatschen? Ich kriege ja gleich einen Belag auf die Zunge. Ich wollte sagen, ich habe kein Geld. Haben Sie eine Ahnung von den Preisen im Beitrittsgebiet? Hab ich. Wasser, Strom, Alarmanlagen, Zinsen und wegen Buschzulage. Sie irren sich, das Haus ist bis unters Dach belastet. Wer sagt Ihnen denn, dass es um Kohle geht? Sollte ich Sie ungerecht behandelt haben? Hoppla. Es heißt doch, insofern Sie gegen Wortlaut und Gehalt des Urteils Einwände haben, steht Ihnen frei oder so ähnlich. Wir wollen doch nicht schlampig werden, ne? Könnten Sie bitte die Decke nur ganz wenig? Ich leide an Klaustrophobie. Voll deine. Na ja, ich hatte sowieso nicht vor, mit Ihnen aufs Bärenfeld zu gehen. Platzangst. Wenn Sie mir bitte wenigstens meine Hände sterben mir ab. Und diese Decke. Platzangst. Das ist doch genial. Platzangst. Eine Richterin und Platzangst. Ist ja, als wenn ein Metzger einen Tierschutzverein gründet. Aber mal was anderes. Sie sind doch eine Studierte, nicht wahr? Bitte, meine Hände. Alles hat seine Zeit. Also, wenn du eine Studierte bist, dann wirst du ja auch Kopf rechnen können. Ist es so? Bis hier muss man ja schon verlangen können. Frage nicht verstanden? Ich habe Jura studiert. Eben, da haben wir den Spitz am Arsch. Jetzt die Preisfrage. Wenn du es rauskriegst, mag dir ein bisschen locker ums Handgelenk. Also, was macht 6 mal 4? 6 mal 4 ist 24. Bitte, ich krieg keine Luft mehr. Voll daneben. Mit 6 mal 4, ja, jetzt mal in Schritten, kann man ihn prima erschlagen. Mit einer Zelle kann man jemanden besser erschlagen als wie mit einer Spitzhacke. Und die Zelle, die tust du doch verordnen, hm? Wertags, nicht wahr? Sie sind Hannes Lauterbach. Wer ist denn Hannes Lauterbach nun schon wieder? Muss ich den kennen? Mein Totschlag, meine 10 Jahre. Donnerwetter. Ich dachte, du wärst nur was für die Kohlen und Hühner, Klaus. Sie können alles haben, meinetwegen auch. Ich verspreche, ich werde sogar stiller. Die Decke in der Sticke. Wen hat denn der Lauterbach so totgehauen? Ein junges Mädchen, vergewaltigt und erschlagen. Bitte, mir wird übel. Mir auch. So eine Drecksau auch, vergreift sich an kleine Mädels. Also, ich hätte unter das Fundament gemischt und fertig, Schwein das. Da sehen Sie keinen Jota besser. Hoppla, schon wieder große Schnauze? Scheint Ihre Kleptomanie sich wohl zu bessern. Klaus, du. Wie er würden wünschen. Die Decke, ich hab alles. Voll gekotzt, klar. Und Sie liegen wahrscheinlich schon mit Gesicht in Ihrem Dreck. Naja. In Ordnung. Wahrscheinlich mache ich mal wieder Fehler, aber okay, führe ich die Frau Richterin ein bisschen Gassi. Das Auto fährt auf einen Feldweg. Balke befreit seine Geisel. Danke. Lass das oder ich überleg mir es noch. Darf ich mich sauber machen? Ich bitte Sie darum, Ehrwürdigkeit hat ein Bukett wie ein Gülletrecker. Außerdem... Nix außerdem, überreiz nicht. Es ist nur... Also ich müsste mal... Na und? Soll ich da abhalten oder was? Wenn Sie sich jetzt umdrehen würden... Ich bin umgedreht. Was ist nur los? Wie kann ich wissen, dass Sie sich wirklich umgedreht haben? Balke, auf was hast du dir da eingelassen? Balke? Was? Ach so, nee, ich hab nur... Ich muss an einen Kumpel denken. Überhaupt halt die Schnauze und mach jetzt sonst. Ich weiß, kriege ich ein paar hinter die Kiemen. Wenn Sie etwas singen könnten? Was? Ach so. Ja, also ich kann nur, wenn ich ein Vöglein wäre. Das muss reichen. Ich denke, wenn ich ein Vöglein wäre, ist meiner Situation durchaus angemessen. Tja, dann... Und Ihr Wort gilt? Sie haben sich wirklich umgedreht? Ich bin ganz verschärft umgedreht. Kannst jetzt nur bald mal losgehen. Ich bitte darum. Wenn ich ein Vöglein wär und auch 2 Flügel hätt, flög ich zu dir, weiß aber nicht, wann sein. Wieder im fahrenden Auto. Darf ich eine Frage stellen? Schnauze. Übrigens, schöne Stimme. Halt's mal. Was denn für eine Frage? Hörsturz oder was? Sie haben mir den Mund verboten, ich folge den Anweisungen. Naja. Du bist schon verdammt clever. Verdammt clever, sag ich nur. Eine Frohnatur, die Frau Richterin, wie? Nein, nur muss ziemlich blöd aussehen. Ich meine, wie ich hier durch den Schlitz der Kapuze rauche. Das ist keine Kapuze, das ist ein Jutesack. Luftdurchlässig. Wie praktisch. Aber stimmt. Muss ich jetzt sagen, ziemlich blöde. War das die Frage, ja? Ich habe Sie doch nie verurteilt, oder? Wir müssen das wissen. Du wirst doch ein paar hundert welche geurteilt haben, oder? Kein Balke, da bin ich sicher. Tickt mein Namensgedächtnis. Ich muss im früheren Leben Telefonbuch gewesen sein. Ehrenschlachthof. Mit Vorgarten. Wieso? Ihr Stil. Sie haben das Urteil doch schon vor dem Verbrechen fertig. Bin gespannt, ob die jetzt ohne sie auf die Urteilsquote kommen. Die werden sich wundern, wenn er würden morgen fehlen. Überhaupt nicht. Ich habe seit 2 Tagen Urlaub. Au! Wo soll's denn hingehen so? Im Urlaub. Und das interessiert sie. Nee. Vielleicht ein Scheiß interessiert's mich. Sylt? Nicht wahr? Wäre schon schön gewesen. Wird er sich aber grämen, der Gute. Naja. Nach Sylt mit der Frau fahren ist so, als wenn man mit einer Flasche Bier in die Kneipe geht. Tatsächlich. Von welchem Guten war gerade die Rede? Na, wie sagen denn Ehrwürden zu Ehrwürdens Männchen? Mausi, Bärli, Schnäuzchen? Pardon, es gibt kein Schnäuzchen. Ich lebe seit nunmehr 8 Jahren Mausi, Bärli, Schnäuzchen los. Und Sie? Als Maul. Schlechte Karten, nicht wahr? Ihre Geisel wird in den nächsten 3 Wochen nicht vermisst, weil man sie auf Sylt glaubt. Und zwar ohne Begleitung. Können Sie sich eigentlich den Spieß auch umgedreht vorstellen? Auch Frauen haben gewisse Sehnsüchte. Sag mal, du Schlampe, denkst du, das ist ein Späßchen hier? Denkst du, dass du einen kleinen harmlosen Blödi vor dir hast? Hältst du mich für ungefährlich, wa? Nein. Was nein? Ich habe über Distress-Symptome bei Geiselnehmern promoviert. Glückwunsch. Ich habe Angst, scheiß Angst. Im stehenden Auto. Ich esse kein Fleisch, kann ich meine Brötchen haben. Croissants heißt das. Außerdem, für den Fleisch-Nicht-Esserin tauchst du auch nicht. Hast mal fast einen Daumen abgebissen. Sie haben mich besinnungslos geschlagen. Erst dann. Glaub's oder glaub's nicht? Ich fühle mal ohne Daumen irgendwie unsortiert. Tut's denn noch weh? Ja. So muss es sein. Mein Daumen sieht auch aus wie eine Pflaume. Ich verzichte auf Fleisch nicht aus religiösen Gründen. Das brauchen Sie nicht glauben. Mir schmeckt's einfach nicht. Soll mir recht sein. Ein halbes Croissant. Stecken Sie es mir einfach zwischen die Lippen, ja? Sie müssen die Handfesseln ja nicht lösen. Einfach zwischen die Lippen. Hat sich ausgesankt. Wie du unter Narkose warst, habe ich sie mal reingepfiffen. Ja, nicht mal schlecht, die Dinger. Das Geld dafür habe ich dir in dein Täschchen gesteckt. Es ist widerlich, Ihnen zuzuhören. Geben Sie her. Es ist aber nur eine Curry. Schon ein bisschen adelig sogar. Hab nichts anderes auf die Schnelle. Keine Details geben Sie mir zu fressen, Mann. Na, Mund auf. So, jetzt rein die Beißerchen. Na? Widerlich. Dafür bringe ich Sie ins Loch, bis Sie schwarz sind. Das ist Nötigung. Wieso denn? Sie müssen ja nicht. Wischen Sie mir wenigstens mein Kinn ab. So. Noch ein Haps? Ja, doch. Und Ihre Doktorarbeit. Was sagten die so? Ich meine jetzt mal in unserem Fall. Bitte entführen Sie mich, aber mischen Sie uns nicht in einen Topf. Es ist Ihr Fall, nicht unserer. Scheint so, dass man hier fesselt und mit einem Jutesack über der Rübe eine besonders große Lippe riskieren muss. Ich nehme an, dass das psychologisch ist. Nein. Das ist eher, wie soll ich sagen? Bescheuert? Das trifft es. Da wir uns gerade so gut verstehen, darf ich für einen Moment Ihren prima Jutesack abnehmen? Antrag abgewiesen. Herrgott, ich will Sie nicht küssen. Eine Haftschale ist mir runtergefallen. Finde ich schon. Hier ist nichts. Ich mache dir aber trotzdem mal die Mütze ab. Nicht nötig, Sie haben sie schon gefunden. Ich weiß, wie diese Dinger knirschen. Tut mir leid. Mir auch. Ich schlag vor, Sie kidnappen einfach weiter. Verfahren Sie nach Plan, ich werde langsam müde. Alle Achtung. Ehrwürden haben vielleicht Nerven. Ich bin in Internaten aufgewachsen. Stube im Gehöft von Balkes Mutter. Das ist er, mein Henning. Na Mutter, nur lass doch. Ach, ja, nun tue ich sie doch endlich mal kennenlernen, das Kindchen. Mein Gott, was sieht so abgewirtschaftet aus? Also, dass du dir nicht ein bisschen sorgst um das kleine Frauchen, schäm dir, ja? Ist ein aller Grabsack, genau wie sein Vater. Mutter! Halt die Klappe, ja? Erstmal soll das Mädchen was kriegen. Mein Gott, die ganze Lippe ist zersprungen. Haut er dir? Mhm. Henning, wenn du so haust, kriegst du ordentlich was zwischen den... Die Kiemen, ich weiß. Genau, Kindchen, genau. Du bist richtig, ganz richtig. Also ab und zu eins mit der stumpfe Seite von's Beil vom Kopf und's Eheliche kommt wieder auf die Beine. Ja, du brauchst nicht zu maulen, Amigo. Kennst das ja. Amigo? So heißt unser Hund. Ist ja oben nur ein Mannsbild und vier Beine. Na, du Kinders, nun packt euren Kladderadatsch aus. Die Judy tut nach mir rufen. Na komm, Amigo. Kannst nachher mit die quatschen. Ja, nun komm doch schon. Meine Mutter. Tatsächlich wäre ich nie drauf gekommen. Sie hat für uns geschlachtet, eben die Judith nicht, und nun wollte sie sagen, dass sie sich jetzt um den Braten kümmern muss. Und sie glaubt jetzt also, ich wäre so eine Art Geliebte von Ihnen? Naja, ich meine, also, Geliebte, das ging ja, glaube ich, nicht mehr in den Kopf. Ihre Verlobte? Oder gar, vielleicht sind wir verheiratet? Sie müssen das nicht so eng sehen. Ist eine alte Frau und eben alleine hier draußen. Kinders, nun kommt! Die Judith ist schon ganz übrig. Sie sind so ziemlich der gefährlichste Archetyp eines Geiselnehmers. Und meine Sorte steht nur wohl ganz vorne in ihrer Doktorarbeit. Eben nicht. Sie gibt es gar nicht, wissenschaftlich gesehen. Für sie müsste man die Werteskala der Dilettanten 10 Strich abwärts ziehen. Ja, Schwiegermutti, wir kommen. Henning trödelt nur ein bisschen, kennst du ja. Hast du noch alle Tassen im Schrank? Lass das bleiben, du Zicke. Tu ihn ins Kreuz treten. Mädel, du bist richtig. Genau richtig. Wenn ein Traum, irgendein Traum sich nicht erfüllt, wenn die Liebe zu Ende geht, wenn selbst die Hoffnung nicht mehr besteht, nur Einsamkeit. Tu ihn ins Kreuz treten. Beim Karnickelessen. Mutter Balke zeigt Fotos von Judith. So eine kleine Mai. Hm? War die Schwester, wirft die Judith. Siehst du, hier auf dem Bild, wie ich sie halten muss, damit sie ein bisschen schnabbert am Salat. Und hier, guck mal, hier ist es schon ein bisschen stärker, ne? Mhm, ganz deutlich. Hast du das Auge dafür, wusste ich. Apropos Mädchen, warum hast denn ihn grünet? Und in blaues Auge. Haftschalen. Oder tue ich mal täuschen. Haftschalen, Mutter. Schick. Ach, ich möchte auch noch mal jung sein. Wir hatten ja den Charleston mit den färblichen Kleidchen. Die Wimpern, die tat ich mir mit Russ färben. Und dann kam immer ins Auge. Und da musste ich weinen. Aber es muss, das muss. Du kleine, sag mal, 2 verschiedene Augen, die Tedigma auch zugelegt haben. Nur damals waren sie noch nicht so weit. Ich war mit der Technik, verstehst du? Ein grünes und ein blaues. Da Tedig so ja meine 2. Weißerchen dafür hergeben. Also mir schmeckt sie, unsere Judith. Da wird sie sich im Himmel freuen. Kannibale. Hier die Judith, wie sie... Henning, jetzt guckst du mal weg, ja? Ah, ja, Mutter. Hier ist nun die Judith mit dem Wein. Viel Sauerampfer und noch mehr Zusprache. Aber auch ein kräftiger Bursche da über der Judith. Ja, genau. Das war der Jochen. Aber dass du nicht auf Schlüpfrigkeiten kommst bei dem Foto. Henning tut oben schlafen und du schön unten. Erst das Ja-Wort und dann die Bulette. Da bin ich konspirativ. Konservativ. Ach, egal. Hauptsache kein Schweinkram im Haus. Ein Flur muss zwischen euch sein. Mindestens ein Flur. Mindestens. Vielleicht können Sie auch die Tür verschließen und den Schlüssel unterm Kopfkissen aufbewahren. Richtig. Du bist genau richtig. Gefällt dir der Henning nicht? Doch. Hm? Doch, doch, wir lieben uns. Nicht wahr, Schatz? Wir wollen uns dafür noch viel Zeit lassen. Sehr, sehr viel Zeit. Nicht wahr? Aber ich könnte mal durchfressen dran. Ich habe nur noch ein Keulchen übrig gelassen. Nur noch ein Keulchen für mein kleines Frauchen. Nein, nein, bitte nicht, bitte. Ich bin sowieso schon... Wissen Sie, ich habe schon gegessen. Ach so, Doktor. Etwas später. Ruhig, ganz ruhig. Lass dich doch so schön kraulen lassen. Bist du brav? Ja, ganz ruhig. Die Tante muss jetzt aber gehen, hörst du? Muss Gassi gehen. Geh da weg, ja? Bist du ein feines Hund? Ja, ich kraul dich noch mal. So. Frau Dr. Nelken versucht, eine Tür zu öffnen. Amigo fällt sie an. Nein, nicht du, miese kleine Kröte, lass das! Sie tun mir weh, lass los! Amigo, aus! Aus! Ist ja gut, fein gemacht. Naja, immerhin hast du dich sogar gesiezt. Mist, wie das, sie hat mich gebissen! Ich hab gesagt, dass Mutter Selene ist hier draußen. Kein Telefon, kein TV. Und deswegen ist Amigo so erzogen. Hören Sie, ich wollte raus, nicht rein. Er wird doch wohl nicht... Oder Sie wollen doch nicht behaupten, dass... Wie gesagt, sie hat gerne jemand um sich. Amigo übrigens auch. Nun zeigen Sie mal her. Au, Sie Fleischer! Ach, das ist doch nur oberflächlich. Hat nur gekniepert. Das kriegen wir gleich. Und er lässt wirklich jeden in das Haus, aber niemand wieder raus. Morgen. Hast du gut geschlafen? Wo ist Henning? Guten Morgen, heißt er. Guten Morgen. Wissen Sie, dass er mich gegen meinen Willen hier festhält? Er hat mich gekidnappt. Ich bin seine Geisel. Ich. Ist er nur kaputt? Sie müssen mir helfen. Und auch Ihrem Sohn. Er macht sich strafbar. Mit dir. Ach, woher? Er hat sich schon strafbar gemacht. Aber Sie können durchaus. Ich bin durchaus bereit. Immerhin wurde ich gut behandelt. Es könnte sich strafmildernd aus. Na, Mädchen, komm. Komm, fass mal an, das Brot. Guck mal, ganz warm noch. Mit Kümmel. Setz da dahin und isst dein Eichen. Sie ja? verstehen nicht. Ihr Sohn ist ein Krimineller. Ein Straftäter. Still, Amir. Die Kleine, die meint das nicht so. Ist nur mit Verblöden beschäftigt. Morgen, spätestens morgen ist sie wieder richtig. Hören Sie, das geht nicht unter 7 Jahren ab. Sie werden ihn 7 Jahre nicht sehen. Er kommt in den Vollzug, in den Knast, ins Loch. Na, genau wie sein Vater. Willst du Mädchen Kaffee? Wie? Ja, bitte. Kleine Kaffeepause. So. Also der Henning ist ein guter Kerl, eigentlich. Bisschen dürre ist er geworden, aber ein lieber Junge. Ja, ja, wie sein Vater, nehme ich an. Und er tut sie lieben, sagt er. Und dass er dagegen nicht an kann, für seine Katja, da tut er alles, hat er immer wieder gesagt. Katja. Katja Berowa. Scheckbetrug, Hehlerei, Fahrerflucht, die Hochstaplerin. Ja, Donnerwetter. Hast es ja faustdick hinter der Ohren, Mädchen. Glaubt man gar nicht, wieso da sitzt mit deinen bunten Ohren. Und er liebt Katja Berowa. Was redest du so verdreht? Dir, liebter Mädel, dir. Katja Berowa, sagt sie zu sich selber. Na, wisst ja, bist ein ordentlich verrücktes Küken. Ah ja. Und wie verrückt ist er? Ich meine, bin ich denn so? Willst du gerne wissen, wie? Tja, was der Henning ist, der tat immer alles brieflich berichten. Der tut sein Zuhause nicht vergessen. Na, kennst du ihn ja. Oh ja, der Henning, der, ja, ja. Jetzt bist du neugierig, wa? Na, macht nichts. Ich sag kein Sterbenswort. Ich sag nur, schlecht gemacht hat er dir nie. Obwohl... Bitte? Naja, wollen wir mal ein Likörchen nehmen? Was hältst du denn davon? Hm? So einen kleinen Holunder riecht sich besser, was? Komm, schenk mal ein, Kind. Um die Zeit? Ja, ja, aber gerne, Sie wissen ja. Ich weiß, hast ganz schön gesoffen, mein Kind. Hat mir schon Sorgen gemacht. Aber wie so vor mir sitzt, Adrett, glatte Backen, klare Augen. Das war von das Farbliche abgesehen. Also da... Hab aufgehört, nur beim kleinen Holunder eben. Du, so ist richtig. Ein Holunder in Maßen freilich stärkt das Gemüt und den Stuhlgang. Wer kann da Nein sagen? Auf ihr Wohl dann. Prost. Prösterchen. Also der Henning, der ist ein Städtische gemacht mit seinen Terminen. Bin ja ganz stolz auf den Jungen. Hat haufenweise schöne Termine. Das ist ja ganz anders wie sein Vater. Nur ich will sagen, so schnell ist er nicht zurück. Und auf einem Bein lässt sich keine Milchkanne tragen. Richtig, auf einem Bein, Frau. Balke, Balke, du ich heißen. Hast du die Kekse? Aber nenn mir Emily oder Emmy, ja? Zum Wohl, Emmy. Also ich nenne dir Kati, ja? Ach, hör mal, wie die Eiskunstläufersche. Außerdem hatte ich mal ein ähnlich betiteltes Zuchttum. Da fühle ich mich gleich besser. Ja. So, nun hast du deinen Schmatz weg. Nun bist du eine Verwandtschaft. Du nicht abwischen. Das ist erst trocken. Balke mit Taschentuch vor dem Mund am Telefon. Landgericht Müller-Töwes. Frau Dr. Beate Nelken befindet sich in meiner Gewalt. Bitte? Frau Dr. Nelken befindet sich im Urlaub. Ich weiß. Darf ich an Herrn Dr. Hartmann durchstellen? Ja, bitte. Tut mir leid, Herr Dr. Hartmann ist zu Tisch. Möchten Sie eine Nachricht hinterlassen? Darf er Sie zurückrufen? Nein! Doch, nein! Bitte? Ich wollte sagen, ich habe Frau Dr. Beate Nelken in meiner Gewalt. Herr Dr. Neubert, bitte, wie oft denn noch? Frau Dr. Beate Nelken wünscht keinerlei Kontakt mehr zu Ihnen. Halt, Schnucke, Blöde. Revier 32, Wache. Hören Sie zu. Ich habe die Richterin Dr. Beate Nelken in meiner Gewalt. Lassen Sie die inhaftierte Katja Berowa frei oder ab dem 19. finden Sie jeden Tag einen Finger von Frau Richterin in der Post. Hallo, hallo, ich verstehe Sie nicht. Bitte, wer... Sie werden morgen um die gleiche Zeit verstehen. Frau Dr. Nelken und Mutter Balke beim Likör. Und das hat er dir geschrieben? Genau. Du hast dem Fahrer von dem Schweinetransport die Nase eingehauen und dann die Schweine losgelassen. Stand er da mit schiefer Nase zwischen seine verstreuten Schweine. Und ich habe gesagt, einsperren ist das Schlimmste. Einsperren ist Mord. Das habe ich gesagt. Aber dass sie mir jetzt eine Schikanicke rauslässt. Nein, ja? Nein. Ich schwöre es, da bin ich ruhiger geworden. Na, Gott sei Dank auch. Wo er von dir doch seine linksseitige Lungenentzündung gehabt hat, der Henning. Was? Mit seiner schwachen Natur. Musstest du immer ins Freie, am besten auf dem Felsen bei Gewitter? Naja. Hast Lieder gebrüllt. Hat der Henning alle aufgeschrieben, die Lieder. Dass ihm ganz Angst und Bange wurde. Ja? Die ganzen Blitze und Donners und du da mittenmann. Naja, tut dir eben lieben, mein Junge. Noch ein Kleinen? Na klar. Hast du mal so ja einen Brief geschrieben, obwohl wir uns noch gar nicht gekannt haben? Ja, hast noch? Ja, aber klar. Hol mal her, ich gieß uns derweil einen Holunder ein. Komm mal hier, hier ist er. Da. Guck mal. Also, liebe Mutter, Ihr Sohn ist Ihnen wunderbar gelungen. So ist er das. Na, deine Handschrift, hier, guck doch mal. Eindeutig. Wunderbar gelungen, weil du ihn nämlich auch liebst. Tja. Wer liebt wen? Ich sag immer dusselig. Dusselig wie sein Vater. Dir, Henning. dir liebt sie. Nun lass ich den Jungen Glück denn alleine, ja. Aber denk dran, die Hände immer auf den Tisch, ja? Sonst gehe ich mit dem Schlauch dazwischen. Tschüss, Emmy. Tschüss, Kathi. Na, Henning, ein Holunder fürs Gemüte und die Darmtätigkeit? Nun, vielleicht lernst du noch Schlittschuh laufen. Der Dorfteich ist ja anwesend. Mach ich glatt. Emmy, Kathi, habt ihr die ganze Flasche Verkase mal tuckelt? Beeindruckende Frau, ihre Katja. Entschuldigung. Von nun an ja Kathi. Kann mich noch gut an sie erinnern. Und sie sind besoffen, Frau Doktor. Komm her. Und gestehe selbiges in vollem Wortlaut. Trotzdem frage, ist das Natur, die schwarze Mähne, die Blitzäuglein? Verraten Sie mir den Optiker der Dame? Wie? 3,5 Jahre ohne Bewährung. Schon 3 Wochen würden Sie umbringen. Ich weiß, ist ein kleiner Wildfang, Ihr Frauchen. Kein Anzeichen von Einsicht oder Reue. Dabei war sie schon vorbestraft. Ich hatte ja gar keine andere Wahl. Ja, Gott ist mir übel. Lassen Sie mich los. Katjuscha, komm schon. Ich bin nicht Katjuscha. Wachen Sie endlich auf. Was? Oh, Jesus. Sehen Sie verorgelt aus. Fragen Sie nicht, wie ich mich fühle. Henning, hören Sie, wir müssen reden. Habe ich mich übrigens selber ausgezogen. Gibt nichts mehr zu reden. Legen Sie sich wieder hin. Ihr Plan wird nicht aufgehen. Letztendlich sitzen Sie ebenfalls ein. Gesetzt den Fall, man ließe Ihre Frau wirklich laufen. Wie und wo wollen Sie sich treffen? Und was dann? Außer Landes. Mann, Sie hätten sofort eine Großfahndung auf dem Hals. Katja. Katja kann man nicht einlochen. Uns wird schon was einfallen. Sie sind ein Idiot. Aber sie lieben sie. Es geht sie in den Dreck an. Außerdem, ich wette, sie würden nicht anders reagieren. Ich meine, wenn Beate Nelken jemand hätte. Ich bin doch nicht wahnsinnig. Oder? Vielleicht, ich weiß nicht. Ich habe keinen, aber es geht sie ebenfalls einen Dreck an. Vielleicht hatten sie aber mal jemanden. Und vielleicht dieser Neubert? Ralf! Da läuft ihre Recherche ins Leere. Ein ziemliches Arschloch. Als ich schwanger war, hat er mich zum Abtreiben überredet. Es Gynäkologe hat selbst gemacht und mir dann ein Foto vom Fötus geschickt. Schwarz gerahmt, versteht sich. Das ist ja nur wirklich ein ziemliches Arschloch. Ich hatte noch mehr davon. Wenn Sie so wollen, pflege ich eine alte Familientradition. Wir sind in der 4. Generation geprügelt, betrogen, verlassen. Verstehe ich nicht. Ach ja, da war noch was. Unverstanden sind wir natürlich auch. Beate, würden Sie jemand in den geschlossenen Vollzug geben, wenn Sie wüssten, dass er nicht mehr lange macht? Wie meinen? Was, Katja? Aber warum hat sie denn nichts Ich meine, selbstverständlich hat deine ärztliche Expertise das Urteil beeinflusst. Ein Wort und... Mitleid, ja? Verstehe, kann die Birova mir vorstellen. Sie hätte mir wahrscheinlich ins Gesicht gespuckt. Sie hätte sogar ihren scheiß Pflichtverteidiger zusammengedonnert. Hören Sie, Henning, lassen Sie mich frei. Über unseren gemeinsamen, sagen wir, Ausflug verliere ich kein Wort. Ich roll das Verfahren nochmal auf, veranlasse eine Zwangsuntersuchung. Und spätestens in 6 Wochen haben Sie Ihre Katja zurück. Zwangsuntersuchung? Herrgott, vielleicht ist ja doch noch was zu machen. Noch was zu machen? Das mit Katjas Wildheit, Natur, frische Luft und den Scheiß, das ist nicht ganz freiwillig. Sie lässt nur nicht zu, dass was schlecht und dreckig und elend ist. Also sind wir frei und wild und verrückt und lieben uns und pipapo. Sie ist eben so. Und sie eben genau andersrum. Genehmigt. Aber was wollen die mir eigentlich sagen? Mein Gott, wir sind Penner. Wir sind auf der Walz. Wir sind obdachlos, wenn er würden so wünschen. Katja Birova hat einen festen Wohnsitz angegeben. Eine Freundin. Und das Auto? Vom Schrottplatz geklaut und dann fit gemacht. Na und? Fang dir eben nochmal neu an. Bist doch kein Lappen, Henning. Das packt dir doch. Und jetzt Überraschung fürs Erste, könnt ihr bei mir wohnen. Na, ist das was? Die Hütte ist mir sowieso zu groß. Sie sind sehr nett und ich glaube es Ihnen sogar. Wird uns sicher sehr helfen. Aber ganz ohne Gegenleistung ist es nicht. Das dachte ich mir schon. Sozialhelfer, Sozialamt, Umschulung, Bewährungshelfer. Er ist schweinekalt, Henning. Lass mich ins Bett, ja? Rücken an Rücken. Sowieso. Schlaf gut. Katja, was machst du denn hier? Mistbock, was ich hier mache, ich bring dir deine kleine Nutte um, das mache ich hier. Du lass das, du blöde Kuh, gegen der bist du draußen. Du fass mal hier an, du nicht. Bitte, Frau Berowa, ich erkläre Ihnen das. Moment, die Stimme. Du hör doch wenigstens mal zu. Licht, mach das Licht an. Guten Abend, ich bin seine Geisel. Tachchen auch. Und ich bin dein Hackebeilchen, Frau Scharfrichterin. Hör auf! Was meinst du, warum sie dir rausgelassen haben? Warum sie mir rausgelassen haben? Herzlich, ich hab mal alleine rausgelassen. Der Nicker hat dabei fast riskiert. Ist Ihnen jemand gefolgt? Pass auf, Doktorin Nelken. Du hast hier keine Fragen zu stellen. Hier verhör ich dir. Was ist hier los? Henning, sofort bedeckst du dir. Wer sind das? Oder hab ich eine Marienerscheinung? Mutter, das ist meine Katja. Katja, meine Mutter. Wer tut hier wer sein? Katja, antworte. Also, ich bin der Reihener. Wer du bist, das weiß ich, ja? Wie der Vater bist, das ist schlimm genug. Und die Damen täten mir dann gern in die Küche folgen, ja? Aber schleunigst. Amigo, du tust sie begleiten, ja? Momentchen mal. Vorher hätte ich noch ein paar Fragen. Ich schlag vor, wir folgen der Einladung. Blöder Hund, blöder. Das hab ich dem Tier auch schon gesagt. Mein noch das Arschloch da, den Hurenbock. Wiederbelebungsversuch an Mutter Balke. Sie müssen pumpen, verdammt nochmal, pumpen. Hier, die Stelle. Immer auf 2, denken Sie an DBC, immer auf 2. Ich pumpe, ja. Ich tritt dir fast die Rippen kaputt. Ist jetzt egal. Da sieht man mal, was du für ein Miststück bist. Soll ich noch Wasser und Handtücher holen? Gott, das ist ja keine Geburt, das ist das Gegenteil. Naja, also ich meine, mach dann eben noch mal Wasser. Gott, wie dämlich ist der eigentlich? Übernehmen Sie, ich kann nicht mehr. Henning ist nicht dämlich. Henning ist ihr Mann. Meinetwegen. In die Nase blasen, Luft holen, lange in die Nase. Halten Sie den Mund zu, ich pumpe. Mann. Achten Sie auf meinen Rhythmus. Mann, Mädel. Wasser ist bereit. Wunderbar. Geben Sie Salz hinein und machen Sie sich ein Fußbad. Sie hat gerülpst, Klobig. Weiter auf zwei. Ich finde den Salz nicht. Oben links. Ich denke, Sie waren noch nie hier. Salz steht immer oben links. Lass den Idioten suchen. Und? Ich weiß nicht. Weg, ich will mal hören. Und? Salz gefunden. Weiter. Pumpen oder pusten? Henning, hast du dir bedeckt? Katja und Frau Dr. Nelken beim Likör. Prost, Beate. Prost. Beate. Ja? Will nur sagen, wie du das mit Muttern hingekriegt hast, also echt. Bist eine klasse Geisel. Dir klauen wir jetzt öfter. Hat er Ihnen erzählt? Hat da alles. Bist alleine, tätst uns brauchen in dein große Taus. Wa? Ich? Euch? Hat er sich verhört? Nein. Und? Nimm's mal nicht krumm. Ich tauge weder für Sitting noch zum Almosenempfänger. Kennst du meine Akte? Ziemliche Liste. Aber alles Bagatelldelikte. Kleinvieh macht auch Mist. Ja, und 3,5 Jahre. Katja, das kann doch nicht ewig so weitergehen. Vielleicht noch 3 Tage, maximal 1 Woche und da haben sie sie wieder. Deine verschissenen 3,5 Jahre. Siehst ja, Frau Berowa hat dankend abgelehnt. Krankenstation und ab durch den Lüftungsschacht. Mhm. In einer Woche sind wir im Polnischen, dann, wenn es noch geht, weiter zu den Russen oder Rumänen. Da kommt eure lecker deutsche Justiz nicht hin. Ich schreibe dir ohne Karte vom Schwarzen Meer oder so. Und ich mittendrauf, Sonne, Henning, tralala. Krankenstation, ich denke, Sie lassen keinen Arzt an sich ran. Wer sagt denn das? Henning? Nicht möglich. Er lässt doch sich nicht untersuchen. Er, der Armleuchter. Übrigens, wenn du willst, kannst du jetzt abhauen. Hast du noch 1 Woche dein Sylt? Bitte? Deine Robe kapierst du bedeutend schneller. Naja, würde ich sicherlich auch. Ein ordentlicher Fummel macht eben fit, wa? Ich kann jetzt einfach gehen. Einfach so. Kannst ja auch rollen oder auf ein Bein hüppen. Klar kannst du abhauen. Mir darf keiner wegsperren und ich sperre dafür auch keinen weg. Henning ist krank, oder? Nicht du. Henning. Wie ich ihn kennengelernt hab, war doppelt so viel Balke da. Montage. Ich wär immer schwach, wenn ich so einen Kerl arbeiten sehe. Du auch? Ja, ja. Schritt wie ein Yeti, riesige Pfoten und ein Teeträger auf der Schulter. Genau. Und dabei grinst der dir an, dass du weiche Knie kriegst. Richtiger Dreckskerl also. Aber hast du mal zugekickt, wieso einer deine Küchenuhr repariert? Die großen Pfoten, die kleinen Schrauben, meine Fresse. Ich dachte, ich komme nie mehr aus dem Spagat. Und dann nimmt er dich danach in Arm. Ach, kick mal einer an, kennst also auch. Mm-mm. Nicht mein Einzugsgebiet, leider. Wie geht's weiter? Du wirst da totlachen. Also, Henning kriegt irgendwann mal einen blitzsauberen Job in Hessen. Ich, claro, können wir. Mit Sack und Pack hinterher, alles bestens. Wohnung, Leasing-Volvo mit Sommerdach und noch ein bisschen Kohle drüber. Also los, Urlaub. Ukraine. Und dit war denn. Am 2. Tag alles weg. Geld, Pässe, alles. 3 Monate die ganzen Formalitäten. Und wie wir endlich zurück sind, stehen die Möbel auf der Straße. Volvo mit Sonnendach hat die Bank oder der Jaja. Job erledigt. Verrückt, war? Nicht möglich. Dagegen muss man doch was unternehmen. Hammer, Hammer. Henning hat erst mal den Vermieter verdroschen und dann den Chef. Und danach mussten wir uns allerdings empfehlen aus dem schönen Hessen. Und wovon habt ihr gelebt? Zuerst von mir. Aber wie der das rausgekriegt hat mit der Freier, hat er geheult. Wie ein Robbenbaby. Und ich übrigens auch. Wie ich den großen Kerl da so sehe. Naja, dann auf Sparflamme. Und einmal. Ich komme gerade von Putzen. War übrigens auch eine Richtersche. Komm gerade von Putzen, da sehe ich meinen Henning. Steht im U-Bahn-Aufgang, hat eine rote Nase auf und so ein spitze Tütchen und singt, mein Henning. Der Runkelriese mit dem Mützel und singt. Oh. Kannst du dir sowas vorstellen? Und weißt du, was der singt? Wenn ich ein Vöglein bin? Genau. Putzig sah der aus, mein Henning. Und die Leute, die jetzt sehen sollen, denen hat's gefallen. Ihr lacht haben, die ihr lacht und Geld hingeschmissen, dass das nur so rappelte. Das ist ein Kerl, wa? Ja. Was denn los? Was heulst denn? Hatten eine gute Zeit damals, naja. Da hat man nur uns und er noch nicht seinen Husten und das ganze Blut im Urin. Ich heul gar nicht, überhaupt nicht. Ich freue mich. Und jetzt? Die polnische Ostsee wollte er noch mal sehen. Und zwar mit mir. Verstehst du? Ja. Das versaut uns jetzt keiner. Komm, du Verpisster, musst nicht neidisch sein. Findest du auf Sylt bestimmt einen schicken Sylt da? Katja, komm, wir müssen weg. Der scheiß Notarzt hat uns verpfiffen. Henning, Sie ziehen wahnsinnig. Was wollen Sie mit der Waffe? Na, was wohl? Uns einen Teddybär schießen. Katja! Mach's gut, Beatchen. Und grüß mal Sylt. Du auch noch. Du gehst jetzt sofort zu Frauchen. Komm, sag ich dir. Du kommst jetzt. Sprache ist alles. Hör ich ein Lied, irgendein Lied, das wir gekannt, denk ich noch immer, wie schön es war. Wir waren glücklich, wird mir dann klar, denn du warst hier. Auf dem Polizeirevier. Eine Kriminalassistentin heult. Liebes Fräulein Haschke, ich weiß selbst, dass ich jetzt 48 Stunden nicht geschlafen habe. Und ich weiß, dass ich aussehe wie ein Bär um die Eier. Aber, liebes Fräulein Haschke, ich weiß auch, wie unvorteilhaft jemand aussieht, wenn man ihn mit dem Beil tranchiert hat. Und ich weiß, dass ich jetzt Kaffee will. Kaffee! Schwarz wie der Dreck unter ihre Zehennägel. Und nicht nur ihr Tässchen Honigmilchchen. Ich scheiß auf mein Herz. Wozu gibt's Schrittmacher? Kaffee! Haschke, kriegen Sie das unter Ihre Dauerwelle. Und jetzt kurze, schnelle Schritte! Wache. Mann, nehmen Sie die Kartoffel aus dem Mund. Was, Funkloch? Wo kriechen Sie rum? Sie sind im Dienst. Was? Moment mal. Ruhe! Schnauze. Also nochmal, der Wagen, wie sieht der aus? Was, älteres Baujahr, aber gut gepflegt. Mann, Sie sollen mir das Ding nicht verscherbeln, Sie sollen es beschreiben. Wo? Was für ein Arzt. Verstanden, bleiben Sie, wo Sie sind, wir sind gleich da. Abflug! Balkes Haus. Was ist denn jetzt mit der Einheit? Ja, Herrgott, Sie können die Einheit abziehen. Geben Sie Entwarnung. Und hören Sie verdammt nochmal auf, Ihre Waffe auf die alte Dame zu richten. Sie sind doch selbst. Ja, geht klar, Hauptkommissar. Scheiße. Wo sind die? Wo sind die? Was heißt hier zu Ihrer eigenen Sicherheit? Haben Sie nicht verstanden? Ich bin die Geisel, Sie Idiot. Sie werden mich jetzt sofort hier reinlassen, oder ich... War's nicht ähnlich? Allmächtiger, auf Ihrem Fahndungsfoto hatte ich eine halbe Stunde Make-up hinter mir. Ich bin Dr. Beate Nelken, ob mit grünen oder blauen Augen. Kapieren Sie das endlich? Das kann doch nicht. Frau Nelken, Jetzt fällt mir aber, wo kommen Sie denn her, Frau Dr. Nelken? Ja, ja, ist ja gut. Wo kommen Sie? Geht es Ihnen gut? Sind Sie wohl auf? Hat man Sie? Ja, ja, wie geht's der Frau Balke? Ist jemand bei ihr? Ja, leider. Was leider? Ist hier kein Arzt? Haben Sie keinen Arzt unter diesen Leuten? Trauen Sie sich. Ich sorge dafür, dass Sie zur Verantwortung gezogen werden. Wir haben Sie. Verstanden, bin unterwegs. Ich komme mit. Ich fürchte, das wird nicht gehen. Ich komme mit. Ziehen Sie sich wenigstens die Weste hier über. Im Freien. Diese Wahnsinnige hat bereits einen Beamten angeschossen. Der Mann ist bewusstlos. Die schießt auf alles, was sich den beiden nähert. Katja, nicht! Tun Sie doch was! Holen Sie sie von den Schienen! Frau Nelken, legen Sie sich hin oder ich lasse Sie hier... Ja, den Dreck werde ich tun! Katja! Richterin! Wir sehen uns wohl erst vor die höchste Instanz! Die letzte! Mach's gut, alte Eule! Und immer schön gerecht! Festnehmen! Frau Dr. Nelken wird übermannt. Lassen Sie mich los, Sie Schwein! Sie sollen mich loslassen! Jetzt seien Sie doch vernünftig! Denen ist nicht mehr zu helfen! Den Zug! Stoppen Sie den Zug! Die gibt es nicht. Nein, Frau Doktor, kommen Sie nicht hin. Sie steht unter Schock, rufen Sie einen Arzt sehr schnell. Frau Nelken, können wir jemanden informieren? Wie? Anrufen? Ihren Mann? Ihre Mutter? Haben Sie irgendjemanden? Nein. Wie kommen Sie darauf? Balkes letzte Liebe. Ein Kriminalmelodram für den Hörfunk von Oliver Bukowski. Musik von Udo Jürgens, The Drocks und Richard Wagner. Personen und Darsteller: Henning Balke, Gerd Hauke. Dr. Beate Nelken, Gisela Schneeberger. Mutter Balke, Brigitte Mira. Katja Berowa, Margit Bendokat. Kriminalbeamter Horst Lebinski. In weiteren Rollen: Barbara Zwirner, Barbara Becker, Ulrich Lipka und Alexander Tschiedrich. Schnitt: Barbara Zwirner. Ton: Bernd Friebel. Regieassistenz: Alexander Tschiedrich. Regie: Joachim Staritz. Koproduktion: Deutschlandradio Berlin und Norddeutscher Rundfunk 1996.